So saßen wir Hand in Hand, während sie aß. Sie hielt meine Hand fest beim Essen. Ich weiß nicht, wie lange das her ist, dass ich mich einmal satt essen konnte, sagte sie. Ich würde Ihnen meine Geldbörse dalassen, wenn Sie das nicht missverstehen würden, sagte ich. Tun Sie es doch einfach, sagte sie. Da warf ich meine Börse in ihre Tasche. Beim nächsten Mal gingen wir in ein Hotel. Ich bestellte Essen und Wein. Ihre Augen, die List und Freundlichkeit kannten, ihr großer, harter Mund, der Bitternis kannte, ihre Wangen, die Kälte und Hunger kannten. Insgesamt bin ich mit ihr nicht öfter als 6 oder 7 Mal ins Hotel gegangen. Im Sicherheitsausschuss wussten wir übrigens von deiner Affäre mit ihr. Du sollst still sitzen. Ihr Mann, dieser Paul, war ein Jacques Routier. Wir haben dich deshalb überwachen lassen. Im Hotel hat dich jemand beobachtet, wie du mit ihr geschlafen hast. Du sollst still sitzen. Erst da waren wir sicher, dass es harmlos ist. Du wolltest wirklich nichts anderes als mit ihr schlafen. Wir haben uns sogar für dich gefreut, weil du doch so ein verklemmter Typ bist. Hat sie ihr Haar geöffnet, als du sie gemalt hast? Woran du nun schon wieder denkst. Nein, sie hat es nicht geöffnet. Und nun dreh den Kopf wieder und sieh zum Fenster hinaus. Sie hat es mir nur ganz selten erlaubt, ihr das Haar zu öffnen. Auf dem Bild trägt sie es ganz selbstverständlich offen. Wie eine Hexe. Ich habe dir das Bild schenken wollen. Es ist zu teuer für mich, hast du gesagt, und bist aus dem Atelier gestürzt. Ich habe es dir wirklich schenken wollen. Das letzte Mal sah ich sie am 5. September, als die Sektionen den Konvent besetzt hatten. Sie stand oben und blickte auf das Getümmel herab, brütend, finster, misstrauisch. Ich hatte Angst, zu ihr zu gehen. Sie würde nach Jacques Roux fragen, wir hatten ihn am Morgen verhaften lassen. Als ich es schließlich doch tat, setzte sie sich in eine Bank wie schutzsuchend, verschränkte die Arme über der Brust. Sie saß wie auf deinem Bild. In dem Bild tritt jemand ins Zimmer. Sie wendet den Kopf. In ihren Augen ist Angst, Verletztheit, Misstrauen und Verachtung. Du hast den nicht dargestellt, der ins Zimmer tritt. Jetzt weiß ich es. Ich bin es selbst. Als ich dein Bild von ihr sah, ist mir kalt geworden vor dem, was du in diesem Gesicht formuliert hattest. Das Volk von Paris, eine Frau. Vor diesem Bild merkte ich plötzlich, dass ich nicht wusste, wovon ich sprach, wenn ich das Wort Volk brauchte. Schlaf endlich. Du musst ausgeruht sein, um deinen Triumph von Lettweiler feiern zu können. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes. Ich kann nicht mehr. Sie jagen mich überall weg. All die Hunde, all diese kläffenden, geifernden Schnauzen. Mit 12 auf einer meiner ersten Stellen fand ich eines Tages wusste nicht, was ich darin aufbewahren wollte. Ich besaß ja nichts. So legte ich einfach ein paar Steine hinein, dann das Ei einer Amsel, dann den Schädel einer Maus aus dem Gewölle eines Kreuzchens, eine Vogelkralle, ein Stück Kreuzotternhaut, eine vertrocknete Kröte. Ich arbeitete 14 Stunden am Tag. Und wenn ich mich schon ganz durchsichtig fühlte, dachte ich an mein Kästchen als etwas Viereckiges, Hartes, Verschlossenes. Und dann war ich dieses Kästchen. Und gleichzeitig lag ich darin, neben dem Ei und der Vogelkralle, beschützt in dem dumpfen, bitteren Geruch. Und manchmal war mir, als wäre dieses Kästchen die einzige Garantie dafür, dass ich nicht nach und nach aufgebraucht wurde, sodass ich eines Abends verschwunden war, einfach verdunstet. Man hat es entdeckt und mir weggenommen. Ich wurde vom Hof gejagt und ich habe nie wieder den Versuch gemacht, etwas Persönliches zu besitzen. Was mir aber blieb, war die Erinnerung an dieses Kästchen. Ich am leichtesten im Traum oder morgens, wenn ich als Erste aufstand und Feuer machte und noch nicht richtig wach war. Oder abends auf der Heimfahrt auf den Kartoffelsäcken oder auf dem schaukelnden Heuwagen. Und jetzt ist es verschwunden. Ich habe es verloren. Ich weiß nicht mehr, wohin ich mich legen soll.